Zum Tag der Sonne fand am 16. April im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Treffen zwischen den Altgedienten und den Jüngeren zu CDU-Anhängern statt, dessen Veranstalter das Internationale CDU-Institut war. Daran nahmen die Delegationen und Delegierten der CDU-Studienorganisationen aus verschiedenen Ländern und Regionen teil, die anlässlich des Tages der Sonne die TVIAK besuchen. Auf dem Meeting wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un verabschiedet.